Willkommen zu unserer Hörspiel-Ursendung. Wir gehen zurück auf die Anfänge des Rundfunks, lebhaft geschildert in einem Schlüsselroman von Arnold Bronnen, der ihn unter dem Pseudonym A.H. Schelle, Nötzel, 1935 veröffentlichte. Bronnen selbst eine schillernde Figur, Schriftsteller, Mitglied der Reichsrundfunkgesellschaft von 1928 bis 1935, Dramaturg, später Theaterkritiker in Ost-Berlin. Die Hörspieldramaturgin Ursula Ruppel gibt eine Einführung zur Person Arnold Bronnens und seiner politischen Positionierung. Arnold Bronnen, 1895 in Wien geboren, hat zu Beginn der 20er Jahre die deutschen Bühnen mit Skandalen versorgt. Sein Drama Vatermord sorgt für Aufruhr im Publikum und wird mit dem Kleistpreis ausgezeichnet. Mitte der 20er Jahre beginnt der Autor, sich dem Roman zuzuwenden, dem Rundfunk und der extremen Rechten. Die immer deutlichere Hinwendung zum deutschen Faschismus wird von seinen ehemaligen Weggefährten, darunter Brecht und Murnau, auch deshalb als skandalös empfunden, weil Bronnen selbst Sohn eines jüdischen Vaters ist. Diese in seinem Sprachgebrauch makkabäische Abkunft wird Bronnen in den nächsten Jahren wieder und wieder öffentlich leugnen. Seit 1926 arbeitet er für den Reichssender Berlin, zunächst als freier, dann als festangestellter Dramaturg und Hörspielautor. Über diese Zeit beim Rundfunk, sie endet nach diversen Beurlaubungen 1940 mit der endgültigen Entlassung, hat Bronnen zweimal schriftlich Auskunft gegeben. Sein Roman Kampf im Äther von 1935 war der Versuch, sich als Schriftsteller zu etablieren und seine nationalsozialistische Zuverlässigkeit unter Beweis zu stellen. In Figuren wie Torgelow und Alfred Roth lässt er Zerrbilder der Radiopioniere Hans Bredow und Alfred Braun auftreten. Der Rundfunk selbst ist der eigentliche Held. Geschildert wird seine Entwicklung von den Anfängen bis zum Ende der 20er Jahre. 1954, 18 Jahre nach diesem Buch, veröffentlicht Bronnen seinen autobiografischen Lebensbericht »Arnold Bronnen gibt zu Protokoll«. Einen Rückblick auf den Roman und zugleich der Versuch, sich als neugeborener Kommunist und Bürger der DDR zu profilieren. Diese beiden Texte strukturieren, gegeneinander geschnitten, das Hörspiel »Kampf im Äther«. Gegenüber der rohen, primitiven Technik des Films schien mir der Rundfunk ein Fortschritt. Es war freilich noch der Rundfunk der ersten heroischen Jahre, als die Technik ein Abenteuer war und die Wirkung des Menschen magische Kraft hatte. Es sollte nur wenige Jahre dauern, bis die Manager entdeckten, dass sich auch die Stimme konservieren ließ und dass man neben die optische Konserve die akustische stellen konnte. Von dieser Fehlentwicklung ahnte ich noch nichts, als mir aus den Gesprächen mit den Hörern meines Hörspiels die ungeheuerlichen Möglichkeiten für Kunst und Bildung aufdämmerten, falls es gelingen würde, den Rundfunk Menschen in die Hand zu geben, die in ihm nicht ein Geschäft, sondern eine Aufgabe sähen. Der braune Wachsteller dreht sich mit mattem, schokoladenem Glanze. Die lange silbrige Nadel der Schalldose ritzt flüchtende Schraubenwindungen vom Umkreis zur Mitte. Bebend und schwingend liegt die Nadel im Wachs. Rasch gleitet die Rille unter ihr vorbei, stößt nach rechts, nach links, zwängt sie ein, lässt ihr ausatmende Freiheit. Die Nadel schwirrte, schwang, klang. Die Tonwelle brandete vor die angrenzende Membran. Es sang die Membran. Oben aus dem Trichter kam ein quäkender Ton. Er sollte dem berühmten Bariton Ruffo gehören. Kampf im Äther oder die Unsichtbaren. Nach dem Roman von Arnold Bronnen. Hörspielbearbeitung Jürgen Peters und Oliver Sturm. Was für einen ulkigen Kerl haben Sie denn da auf der Platte? Ein Komponist macht noch keinen Sänger. Puccini heißt er, ich meine den Komponisten. Ich meine den Sänger. Die Stimme des Sängers scheint mir nicht sehr charakteristisch zu sein. 1. Oktober 1923. Mit Ihrem Wachs, Herr Bott, können Sie vielleicht Fußböden bohnen, aber Stimmen charakteristisch herausbringen, das können Sie damit nicht. Das Wachs ist gut, aber die Stimme ist schlecht. Wessen Stimme ist schlecht, meine oder die auf dem Wachs? Meister, wie Sie in den Wald rufen, so schallt es zurück. Wir können Ihre Stimme nicht besser machen, als sie ist, Herr Rufo. Aber schlechter können Sie sie machen. Ich habe Ihre Stimme nie besonders gut gefunden. Sie haben meine Stimme überhaupt nicht zu finden, Sie lächerlicher Furz. Thiel? Hier, die Platte. Danke, Thiel. Ich will meine Stimme wieder haben. Können Sie gerne, vorausgesetzt, wir kriegen das Geld wieder, mit dem wir sie kauften. Das sieht Ihnen ähnlich, Sie kleiner Kofmich. Für Sie ist Kunst eben Ware. Und auf die heilige Sehnsucht nehmen Sie Prozente. Thiel, können wir davon die Mutter abziehen lassen? Jawohl, Herr Bott. Ins Bad mit dem Zeug, die Aufnahme wird vervielfältigt. Der junge Arbeiter drückt sich an dem massiven Bariton vorbei und beugt sich über den Wachsteller. Das dunkelblonde Haar fällt ihm über die Stirn, während das Licht hinter der Maschine die Verbissenheit seines anständigen, ehrlichen Gesichtes etwas erhellt. Die Aufnahme wird vernichtet. Die Aufnahme wird verkauft. Meine Stimme wird so verkauft, wie ich es will. Ihre Stimme wird zu 3 Goldmark 75 verkauft, was für das Publikum viel zu viel ist. Sie erhalten 15%, was für Sie zu viel ist. Alles andere kümmert Sie an den feuchten Sand. Ich habe, mein Herr, vor Ministern, Königen und Präsidenten gesungen. Mein Herr, ich werde hier in Berlin einen Minister finden, der mir mein Recht verschafft. So. Hey, Sie! Platte, Thiel. Die Platte ist weg, Herr Bott. Die Fettsau hat uns die Platte gestohlen. Wir müssen sie wiederkriegen oder Sie, Thiel, sind fristlos entlassen. Eines Tages, das muss noch Ende der 20er gewesen sein, chauffierte ich Goebbels von Wilmersdorf zur Potsdamer Straße, da ich ins Funkhaus musste. Bronnen, 1954. Als wir knapp davor durch die Linkstraße fuhren, zeigte er mir vor einem kleinen und schäbigen Hotel dort selbst einen Wagen und sagte, das ist der Wagen des Führers. Er sitzt jetzt in seinem Hotel. Kommen Sie mit mir hinauf, ich werde Sie ihm vorstellen. Die Geschichte unserer Umwälzung, meine Herren, so schloss der Staatssekretär Torgelow seine Ausführung, hat mit einem Funken begonnen. Mit einem Funken soll sie schließen. Wir wollen diese Umwälzung, die vor unseren Augen und Ohren und Herzen beginnen soll, wir wollen sie Rundfunk nennen. Oktober 1923, Voxhaus, Potsdamer Straße. Es pfeift der erste richtig scharfe Herbstwind, sodass dann alle etwas lauter sprechen müssen. Und da sie auf das Dach steigen mussten, neigen sie erstmal zur Atemlosigkeit. Geht's hier runter? Geht's hier rauf? Wo wollen Sie denn hin? Ins Ministerium. Da sind Sie ja ganz richtig. Da gehen Sie bloß geradeaus und dann etwas links. Immer an der Regenrinne entlang. Und warum? Das würde mich mal interessieren. Gehen Sie nicht, was doch viel einfacher ist, die Treppe runter, wenn Sie aus dem Haus wollen. Man lässt mich nicht. Winddurchpfiffene, bedeutende Stille. Man lässt ihn nicht. Am 1. Oktober 1923 kletterten Techniker der Deutschen Reichspost hoch über die Dächer in der Nähe des Potsdamer Platzes. Wie es der Zufall will, befinden sie sich auf dem Dach des Schallplattenkonzerns Vox. Dort oben wird der erste Berliner Sender für den Unterhaltungsrundfunk errichtet. Man versperrt mir den Ausweg. Man hindert mich, mir mein Recht zu suchen. Ich will hier hinunter. Künstler. Hallo? Hallo? Hallo? Halten Sie den Mann da auf. Finger weg. Ah, nein, nein, nein, man ist so hastig, Mutti-Bullet. Aufhalten. Die Türen, junger Mann. Der dicke Pferd ist auf dem Dach. Hier ist es. Aufhalten, warum? Aufhalten. Mann, der hat die Wachsplatte gestohlen. Aha, die Wachsplatte. Lass ihn doch.